Für wen ist dieses Buch also nicht geeignet? Diese Frage ist deshalb wichtig, weil ich es persönlich schrecklich finde, Zeit in ein Hörbuch zu investieren, das sich nachher als unpassend herausstellt. Das hat meist gar nichts mit dem Hörbuch selbst zu tun, sondern vielmehr damit, dass mich als Zuhörer das Thema dann doch nicht interessiert hat. Anhand der folgenden Kriterien kannst du herausfinden, ob dieses Hörbuch eventuell doch nicht das Richtige für dich ist. Wenn du dich lediglich für Kryptowährungen informieren willst, wird dieses Hörbuch nicht passend für dich sein. Nur ein paar Minuten handeln von diesem Thema. In diesem Hörbuch geht es nämlich hauptsächlich um alle anderen Blockchain-Anwendungen neben Kryptowährungen. Falls du Kryptowährungen auf simple Art und Weise verstehen und damit auch Geld machen willst, kann ich dir meinen anderen Bestseller Kryptowährungen einfach erklärt empfehlen. Geh einfach auf www.cryptofit.community/de. Daran wirst du bei entsprechendem Interesse deutlich mehr Freude haben. Falls du ein Buch suchst, von welchem du lernst, wie du eine Blockchain programmierst oder die genauen Details der Kryptographie verstehst, so kann ich dir das Buch Mastering Bitcoin von Andreas Antonopoulos empfehlen. Dabei geht es gar nicht so sehr um Bitcoin, sondern vielmehr um die technischen Aspekte einer Kryptowährung und damit auch der Blockchain. Das Buch ist für angehende Programmierer und Kryptografen geschrieben. Ich kann es dir also nur dann empfehlen, wenn du schon Programmiergrundkenntnisse hast. Des Weiteren ist dieses Buch unpassend für Menschen, die nicht offen sind für Neuerungen. Dies sind oft Leute, die zwar alle Dinge lieben, die es heute gibt, die diese Neuerungen jedoch vor 25 Jahren bekämpft hätten oder dies vielleicht sogar getan haben. Es geht hier um Personen, die glauben, dass immer alles gleich bleibt und dass man sich nicht fortbilden muss. Falls du zu dieser Gruppe gehörst, kann ich dir den Schlechtseller Alles bleibt, wie es ist empfehlen. Augenzwinker. Bei der Lektüre dieses Blockchain-Hörbuchs leiden solche Menschen bei jedem gesprochenen Wort. Denn es geht dabei um enorm innovative Themen wie Datenspeicher, Smart Contracts, transparente Abläufe, Sicherheit und vieles mehr, was in den nächsten Jahrzehnten die Welt verändern wird. Und so komme ich zu der Gruppe an Leuten, die zwar derzeit im Jahr 2018 wahrscheinlich noch eine eher kleine Minderheit darstellt, die sich jedoch als Early Movers qualifiziert. Eine Gruppe, zu der du hoffentlich auch gehörst.